Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und heute geht es um das Franchise Doom mit sehr vielen Spielen, beziehungsweise weniger Hauptspielen, sehr vielen Nebenspielen, Addons, was auch immer, und einem Film, der Anfang 2000 rauskam. Warum das Ganze Doom hat mit Wolfenstein, aber eher dann Doom, das Ego-Shooter-Genre in Spielen gefestigt und ist sicher eines der wichtigsten Spiele der Menschheitsgeschichte. Am Anfang war Doom 1 und Doom 2, danach kam Doom 95, das sich auf das Windows bezog, Windows 95, und wo es dann Levels gab, die nicht die Originalhersteller von Doom machten, was ja id Software damals war, sondern da gab es dann noch viele Zusatzlevel. Die Story ist relativ simpel, kann man von den ersten beiden Dooms zusammenfassen. Es ist ein Tor der Hölle, geht auf dem Mars auf, Dämonen kommen heraus, ein namenloser Protagonist, den man selber spielt, meist nur in der Ego-Perspektive sieht, der stellt sich diesen Dämonen, geht dann irgendwann durch dieses Tor in die Hölle und bekämpft die Dämonen dort. Irgendwann kommen die dann auf die Erde. Ist jetzt keine komplexe Story und deswegen hat man Doom wahrscheinlich auch nicht gespielt. Warum das Spiel so gut war? Okay, es war ein neues Genre, das heißt ein Ego-Shooter, geht mal davon aus, wie man das Ganze sieht. Man hat eine Waffe in der Hand, also die Ansicht und die Art und Weise zu spielen war mal anders, aber Doom hat da gleich ganz, ganz viele Sachen richtig gemacht. Zum einen war es ein hervorragendes Level-Design. So ein Level-Design würde man sich heute wirklich sehr oft wünschen, also ich würde mir das sehr oft wünschen, dass sich viele Leute der Industrie bei dem Level-Design einfach mehr überlegen. Es war richtig, richtig gut, richtig genial. Es gab drei Schlüssel einfach mit drei verschiedenen Farben, Rot, Blau und Gelb. Und mit diesen Schlüssel ergaben sich dann in diesen Levels Rätsel, wie man eben wieder weiterkommt. Man hat ein Tor vor sich, wofür man den blauen Schlüssel brauchte, musste den aber erst wieder suchen. Man hatte Geheimtüren, Geheimgänge, es gab ständig etwas zu entdecken. Es war damals nicht möglich, dass ein Monster irgendwie von der Seite lauert und dich dann angreift, denn es gab nur sehr begrenzte Animationen. Dennoch hat es Doom geschafft und Doom war 2D, also das war nicht dreidimensional. Man sieht, wenn Gegner am Boden liegen und besiegt wurden, dass sich die immer mitdrehen, je nachdem wie man rumläuft. Man kann Schalter drücken, auch wenn sie zum Beispiel in den Boden gefahren sind. Es gab Plattformen, wenn die runterfahren, kann man trotzdem noch einfach klicken und der Schalter schaltet sich ein, weil es eben nur in zwei Dimensionen funktionierte. Und trotzdem schaffte es das Spiel immer wieder, dass man an Bereiche vorbeiging und plötzlich fährt wieder ein Aufzug runter, plötzlich geht eine Tür auf, man wird flankiert. Wie es dieses Spiel mit so wenig Möglichkeiten geschafft hat, sich so zu inszenieren und immer wieder den Spieler zu überraschen und aus dem Hinterhalt anzugreifen oder von weiten Distanzen, wo dann plötzlich Gegner erschienen, war genial und es war alles nachvollziehbar. Also es wirkte nicht, als würde der Computer cheaten, sondern man wusste genau, okay, da ist ein Tor, wenn ich den und den Punkt überschreite, dann geht das auf. Zumindest im Nachhinein konnte man das immer sehr gut nachvollziehen, was da eigentlich passiert ist, gerade mit den ganzen Cheatcodes. Da gab es dann so einen Clip-Mode, wo man dann eben herumschleichen konnte, durch die Wände durchlaufen konnte und dann konnte man sehr gut sehen, wie dieses Spiel eigentlich aufgebaut ist. Und das war ziemlich clever, auch mit den ganzen Ausrüstungsgegenständen, wie man sich Health Packs suchen musste, das war noch mit Prozentanzeige, aber auch wie es gewisse Sonder-Items gab, um zum Beispiel unsterblich zu werden oder um in Säure reingehen zu können. Das Spiel hat damals schon wirklich ganz, ganz viel gemacht. Waffen war es so, bis auf den Raketenwerfer, soweit ich weiß, war immer ein Munitionstyp für zwei verschiedene Waffen und man war immer knapp an Munition, das heißt, man musste die Waffen ständig durchwechseln, man konnte sich überlegen, nimmt man die stärkere Waffe, wo ich in kürzer Zeit mehr Munition verbrauche, oder nehme ich die einfache Waffe, die weniger Schaden macht, dafür brauche ich auch nicht so viel Munition, kann hier ein bisschen sparen. Das waren alles so taktische Komponenten. Wenn ich einen Anzug kriege für Säure, muss ich eben schnell durchlaufen, dann hat das Spiel wieder ein bisschen gestresst, man wusste, hier muss man Gas geben, hin und wieder musste man dann wieder Geheimgänge oder schauen, wo man weiterkommt, Geheimgänge suchen und dort hat das Spiel das Tempo wieder ein bisschen rausgenommen, also auch vom Pacing her, von der Geschwindigkeit war das Spiel wirklich perfekt, könnte man eigentlich sagen, in meiner Meinung nach. Unterschiedliche Gegnertypen, die alle Sinn machten. Es waren schon teilweise dann Gegner, die eine andere Farbe hatten und einfach sagte dann aus, okay, der eine ist stärker, der andere ist schwächer, wurde aber auch so inszeniert, dass die Schwächeren dann eher in der Masse auftraten, der Stärke dann eben wesentlich mehr inszeniert wurde, dann gab es den gleichen Gegnertyp plötzlich unsichtbar. Aber alles in allem eine gute Abwechslung von Waffen und von Gegnertypen, um hier ein rundes Bild zu machen und auch nicht zu viel. Also sie haben da richtig mit Feingefühl einen sehr guten Mix geschaffen, wie das ganze Spiel einfach spannend bleibt, ohne redundante Gegner zu machen oder Waffen, die man eigentlich nicht braucht. Rätsel würde man heute anders machen, man würde viel bei dem Spiel heutzutage anders machen, man hat andere Möglichkeiten, es sind andere Zeiten, man spielt anders. Keine Frage, dennoch ist die Grundidee sicher auf die heutige Zeit zu übertragen und die Genialität wäre sicher auch heutzutage möglich. Gibt es auch in Spielen, keine Frage, ist aber immer wieder so, dass sogar qualitativ hochwertige Spiele sowas vermissen lassen. Wenn wir Call of Duty hernehmen, inszeniert das teilweise sehr gut, aber das Leveldesign hakt immer wieder mal an der einen oder anderen Stelle. Man könnte es freier machen, es ist zu viel Railroading, viel zu viel, was vorgegeben ist, wenn man die normalen Missionen hernimmt, obwohl es ja jetzt keine Einzelmissionen mehr gibt in Call of Duty. Die Gegner waren sehr gut inszeniert. Wer das Spiel gespielt hat, wird sich daran erinnern, wie dieser Riesenkopf mit diesem einen Auge immer wieder auftaucht, der fliegen kann. Also gerade wenn man irgendwo über den Steg lief, zischte der so mit diesem Soundeffekt und plötzlich kam dieser Kopf nach oben. Man wusste sofort, okay, welcher Kampf kommt jetzt, was kommt jetzt auf mich zu, und es wurde eben nicht zu häufig eingesetzt, dass es jedes Mal wieder wirkte. Und dann gab es dieses Stampfen vom Cyberdämon und von dieser Spinne, wobei der Dämon langsamer war, die Spinne schneller, und hin und wieder gab es Level, wo irgendwann dieses Stampfen ausgelöst wurde und man merkte, okay, verdammt, jetzt kommt ein richtig, richtig guter Gegner. Und teilweise dauerte das dann relativ lange, bis zu dem zu kommen, der war in der Kammer nebenbei, aber man musste noch 5 Schalter betätigen und durch Türen und Beamen und was weiß ich, um dann tatsächlich diesen Dämon zu bekämpfen. Und die ganze Zeit war dann dieses Stampfen, das war ein spezielles Level, und dadurch haben sie das gut inszeniert, ohne das wirklich langweilig zu machen. Doom 95 merkte man, okay, die Level wurden jetzt von anderen gemacht, waren dann nicht mehr ganz so genial, war aber trotzdem super. Heutzutage würde es stören, dass man mit der Maus nicht frei rumblicken kann, aber das sollte schon durch Mods gehen, beziehungsweise wurde das dann auch bei Wolfenstein eingebaut. Ich kann es jedem empfehlen, der sich jetzt nicht an der Grafik stört, aber es gibt ganz viele Mods für Doom, und es gab damals einen Level-Editor, wo man sich schon aus dem Internet selbst erstellte Levels runterladen konnte oder selber Levels machen. Das Spiel war einfach für diese Zeit so, dass man einfach sagt, okay, damit kann ich jetzt Jahre verbringen, ich kann mir immer wieder neue Inhalte holen, und diese Sandbox bot ganz, ganz viel. Es gab dann auch viele Add-ons und Zwischenteile auf anderen Konsolen oder Doom 64, die ich jetzt nicht extra besprechen werde. Einige habe ich davon auch nie gesehen, ich hatte nie Doom 64 gespielt. Aber durch diese Sandbox entstand dort ganz, ganz, ganz viel, was auch die Community machen konnte, was auch offiziell rausgegeben wurde. Und das hat die Leute wirklich sehr, sehr, sehr lange Zeit beschäftigt. Bis dann Doom 3 kam, und Doom 3 wurde dann in die damalige Zeit quasi übernommen. Die ganzen Dinge, wo Gegner inszeniert wurden, wurden dort fokussiert. Es war so ein Horror-Szenario, Horror-Genre. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich wusste sofort, okay, ich muss Doom 3 spielen. Also das ist so eines der Franchises, wo ich mich sofort freue, wenn ich weiß, es kommt wieder eines raus. Sie haben ganz viel mit Licht- und Schatteneffekte gemacht, was man negativ sehen könnte, meiner Meinung nach, dass die ganze Story über Textboxen transportiert wurde. Es ist okay vom Pacing her, in einer Stresssituation oder mal kurz rauszugehen in einer Stresssituation, irgendwas zu lesen, eine Tür zu öffnen, aber sich dann eine ganze Story durchzulesen bei einem Ego-Shooter reißt mich raus, mache ich nicht, will ich nicht. Das ist bei einem Rollenspiel, im schlimmsten Fall im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, das schwarze Auge, Da kann man dann ein paar Bücher lesen, bis man am Ende ist, aber dort passt das auch. Das ist eben sehr rollenspiellastig. Bei Doom das Ganze in Textboxen zu verpacken, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Ich habe es nicht gelesen, Freund hat es gelesen, er meinte, okay, die Story ist toll, aber okay, es ist eine Doom-Story, wie auch immer. Der Horror war meiner Meinung nach super gut. Ich hatte damals Surround Sound, lebt im Studentenheim und es war einfach so, wir haben gewartet, bis es Abend wurde, Licht ausgemacht im Zimmer, Surround Sound und dann Doom gespielt. Die Lichteffekte waren super, die Grafik war damals super, die Musik war super, es war sehr düster. Man ist in einem Raum, die Tür geht zu, plötzlich kommen lange Beine unter irgendwelchen Türschwellen und Ritzen hervor und Spinnen greifen dich an, Babys mit verdrehten Köpfen greifen dich an. Wenn man ein Horrorszenario mag, dann ist das natürlich das Richtige. Man kann viel ballern. Es ist nicht mehr so genial vom Leveldesign her. Klar, das war jetzt schon mehr stringent vorwärts gehen. Man lief nicht in diesen Levels herum. Doom kann man dem Anfang natürlich vorwerfen, es war wirklich ein Level nach dem anderen, da fügt sich alles ein bisschen mehr zueinander, hat da aber auch nicht funktioniert. So. Also vom Level-Design war es natürlich ein Schritt zurück, es war einfach Fokus auf den Horror. Mir hat es gefallen, ist aber sicher nicht dem alten Doom jetzt 1:1 würdig. Und was mir auch noch sehr gefallen hat, ist die Inszenierung vom Cyberdämon. Man kommt dann wieder in die Hölle, die Story ist genetischer, aber dennoch. Mit genetischem meine ich, es geht um Genetik. Man kommt dann irgendwie wieder in diese Hölle und man geht dann durch dieses Tor und blickt einfach in eine Richtung und sieht dort etwas neben sich und das ist einfach nur der Schuh des Cyberdämons oder sein Zeh. Also man ist ungefähr so groß wie sein großer Zeh und das fand ich schon richtig, richtig gut inszeniert und auch ein bisschen was überlegt für den Endkampf. Dann kam der Film, den wir relativ kurz abhandeln können. Warum? Ich fand den Film ist ein cooler Anfang, ist ein cooler Rock, ein cooler Carl Urban. Das passt. Theoretisch wären das coole Charaktere und auch eine nette Idee. Also sie haben Technik drinnen mit Nanowänden und so, die ganz lustig ist. Sie haben eine gute Grundidee, sie haben das Spiel. Es hätte eigentlich gepasst, auch von den Schauspielern her. Dann wurden die Charaktere überzeichnet, unterzeichnet oder gar nicht gezeichnet, also die verlieren sich, die Story, der Film verliert sich, es verliert sich irgendwie alles in dieser Erzählung. Es wird dann einfach noch zu so einem Actionfilm, der, als hätte der keine Grundidee gehabt. Der Horror, der aufkommen sollte, kommt nicht so wirklich auf, also es ist schlecht inszeniert, also von den Kameraeinstellungen her, vom Pacing, sie stehen im Wasser, es ist überall dunkel, okay, man weiß, von allen Seiten könnte was kommen und trotzdem hat man nicht das Gefühl, als müsste man sich jetzt fürchten. Die Ego-Perspektive war eine coole Idee, mal kurz Carl Urban aus dieser Ego-Perspektive zu filmen. Reicht jetzt nicht, um den Film rauszureißen. Es gibt, glaube ich, inzwischen schon einen ganzen YouTube-Film, mehr oder minder, der nur in der Ego-Perspektive funktioniert und auch Musikvideos wie Smack My Bitch Up von Prodigy bedienen sich dem Ganzen, obwohl das kann auch sein, dass das vor dem Film war. Ja, nette Sache, Ego-Perspektive zu dem Film. Im Großen und Ganzen ist zu sagen, es nette Einzelideen, nette Grundidee, das Gesamtpaket ist leider schlecht. Und am Ende muss man sagen, wird The Rock der Böse? Und die Szene ist einfach so, dass The Rock, also sie kommen zurück auf die Erde, mit, ja, jetzt Opfern. Es könnte sein, dass eines der Opfer infiziert wurde mit diesem Virus, dann könnten alle Menschen sterben. The Rock sagt, töten wir alle. Carl Urban sagt, nee, das wäre jetzt unmenschlich, wir töten nicht, was saudämlich ist, denn wenn er die Leute auf die Menschheit loslässt und einer ist infiziert, ist die Menschheit tot. Und The Rock wird dann als der Böse dargestellt und Carl Urban als der Gute und er tötet dann The Rock oder wirft ihn zurück auf den Mars mit einer Granate oder irgend sowas. Und riskiert einfach den Untergang der Welt. Moralisch weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ist kein cleveres Ende. Also sie machen es auch am Ende nicht gut, wo sie noch die Möglichkeit gehabt hätten, es ein bisschen rumzureißen. Wie dem auch sei, 2016 kam das Reboot. Ich habe mir das einfach blind gekauft, was ich nie mache, ohne irgendwelche Rezensionen zu lesen. Ich bin auch so von Doom begeistert, dass es egal war, ich hätte es ohnehin gespielt. Es hat eine Heavy Metal Musik, ich liebe Heavy Metal, okay, das da gewinnt man bei mir immer. Die Story ist absolut konfus und kann haben, wer will. Und dann haben wir ein Level-Design, das Railroading par excellence ist, beziehungsweise ist es wirklich quasi ein Level nach dem anderen, und also das fand ich richtig frech. Also das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Leute, die Doom 1 und 2 mochten, denn dieses Spiel hat kein Level-Design. Es hat einfach kein Level-Design. Es ist ein Raum, man geht rein, die Tür geht zu, Dämonenpräsenz hoch, man schießt die Dämonen kaputt, dann steht Dämonenpräsenz niedrig, offensichtlich ist man die Putzfrau des Weltalls für Dämonen oder die Putzfrau des Mars für Dämonen, und erst wenn alle Dämonen in diesem Raum tot sind, dann ist Dämonenpräsenz nicht mehr existent, die Tür geht auf und geht in den nächsten Raum, die Tür geht zu, Dämonenpräsenz hoch, und so geht das Ding weiter. Also das ist nicht mal mehr Railroading, das ist einfach, ich gehe von Kammer zu Kammer. Das, und die sind nicht besonders designt, ja nett, okay, es schaut nett aus, aber nicht, dass man sagt, okay, man hätte dort jetzt strategisch die und die Ansätze oder man hätte großartige Freiheiten. Es ist einfach nur, man geht rein und schießt Serious Sam-mäßig einfach Massen von Gegnern kaputt, die unglaublich viele HP haben, dann habe ich noch viel weniger Gegnertypen als bei Doom, die kann ich an zwei Händen abzählen, und die sind auch noch irgendwie langweilig nachgemacht, und ich baller einfach nur zu Heavy-Metal-Musik bescheuert in jedem Raum alle Gegner weg, hin und wieder hängt, verpackt irgendwo ein Gegner, ich brauche ewig, um den zu finden, bis auch wirklich der letzte Gegner gesäubert wird, dass ja kein Dämon zurückbleibt, und dann gehe ich in den nächsten Sektor. Sie haben Außenreale, was super ist. Bei Doom 3 hatte man noch gesehen, okay, auch andere Leute haben das Ganze überlebt, sind nicht infiziert und man könnte mit ihnen Kontakt aufnehmen. Es wird hier verschenkt, man hat Außenareale, auch die sind dann relativ kleiner als man glaubt. Also weitläufiger, aber dort ist einfach nichts. Dinge verschenkt, wie auf einer Hochbahn rumzudüsen. Oder sie sagen, okay, man braucht einen Zug, um dorthin zu kommen. Und was passiert dann? Man kommt zu diesem Zug, steigt in diesen Zug ein, die Tür geht auf, der Zug fährt 10 Meter, Tür geht zu, man ist im nächsten Raum. Wofür brauche ich den Zug? Die 10 Meter hätte ich auch alleine gehen können. Wäre schneller gewesen, als diesen Zug in Bewegung zu setzen, anstatt einen Kampf auf diesen Zug, der vielleicht dann ins Freie kommt, irgendwie zu inszenieren, was richtig gut gewesen wäre. Nee, leider alles gar nicht. War meiner Meinung nach wirklich furchtbar. Ja, Level Design gibt's dort einfach nicht. Außenreale sind einfach zu. Da sind so viele Dinge, die man vertut, so viele Chancen, die man vertut. Die Finisher sind ganz nett, aber immer wieder die gleichen Animationen, man haut immer wieder auf die gleichen Dinge ein. Der Cyberdämon ist bei weitem nicht so cool inszeniert wie bei Doom 3. Man hat hier Phasenkämpfe, ist nett, aber es ist ein Doom, da brauche ich keine Phasenkämpfe, da brauche ich eine andere Strategie. Und ganz kurz noch, ich habe dann das Ende gespielt, ich bin so oft durch diese Welt gebuggt und durchgefallen und durchgeklippt, dass es schon traurig war. Gegen Ende hin muss man dreimal, was schon wirklich dämlich ist, dreimal im gleichen Areal die gleichen Dämonen kommen, in der gleichen Reihenfolge, muss einfach alle besiegen, die ersten kommen, nächste Welle, nächste Welle, nächste Welle, man drückt einen Knopf, läuft weiter, das gleiche geht wieder, man drückt einen Knopf, läuft weiter und das gleiche kommt wieder. Dreimal, dauert jedes Mal so circa 15 Minuten, nach dem dritten Mal chargt mich ein Dämon an, genau unter so einer Steinbrücke, ich klipp durch die Welt, okay, alles kaputt, muss das Level nochmal spielen, hab dann insgesamt viermal dieses ganze Ding gespielt, lauf über die ganzen Munitionspacks, geh zum Endgegner, hab keine Munition dabei aufgenommen, dann denke ich mir, na toll. Will das wieder laden, geht nicht, ich muss diese ganzen drei Level, also dreimal das gleiche vorher laden. Lad alles wieder neu, so, spiel zum 5., 6. und 7. Mal diese drei Levels, werde wieder angecharged, klipp wieder durch diese Welt, an der gleichen Stelle, okay, sollte ich aufpassen bei diesen Clips, muss das Endlevel noch einmal spielen, also das Ganze viermal, 2 Stunden lang, diesen, also 2 Stunden lang 8 Mal das gleiche Level gemacht Und dann laufe ich wieder über diese Packs und es wird wieder nicht aufgenommen. Da habe ich dann aufgepasst, musste 3-4 Mal drüber laufen, bevor das System erst anfing, meine Munition aufzunehmen. Und dann erst konnte ich zum Endgegner gehen. Also 2 Stunden lang das Gleiche gemacht. Furchtbar. Und als ich nach einer Woche dann Speedrun eingegeben habe, konnte ich es nicht glauben, wie kann dieses Ding jemand in einer Stunde speedrunnen, wenn er doch jeden Raum clearen muss. Kein Problem, du laufst gegen die erste Wand und klippst durch die ersten Levels durch. Also das ist ein Bugfest, ja. Ist bei dem Hersteller leider oft so, aber ey, hätte echt nicht sein müssen. Jetzt kommt Doom Eternal. Ich bin trotzdem aufgeregt, was erwarte ich mir? Mehr Gegnertypen, mehr abwechslungsreiche Finisher sollen auf jeden Fall kommen, es sollen auch mehr Gegner kommen, es soll mehr Schwachstellen geben. Ich habe die Hoffnung, dass die Levels offener sind, dass es mehr inszeniert wird, bessere Level-Designs sind, neue Endgegner und dieses Mars-Feeling könnte jetzt endlich mal rüberkommen. Beim Dreier ging es so. Mich würde es freuen, wenn ich mehr Mars-Feeling hätte. Ich hoffe, es wird ein gutes Spiel. Ich werde mir aber dieses Mal die Rezensionen durchlesen, denn das vorhergehende Spiel war nicht so meins. Ist gut bei der Community angekommen. Mich interessiert, was erhofft ihr euch vom neuen Doom? Wie seht ihr das alte Doom? Ansonsten, liebe Sturm, trotz des Segel mal straff halten und auf zum Horizont.